Good morning to our faithful devotional listeners. Guten Morgen unseren treuen Andachtshörern. How many times have we been thinking, let's stop the devotional? Wie oft haben wir uns schon gedacht, hören wir doch mit diesen Andachten auf. But then we think, what would we do early in the morning if we couldn't record devotions? Life would be so boring. Aber dann denken wir, was würden wir in der Früh machen, wenn wir keine Andacht mehr aufnehmen könnten? Das Leben wäre so langweilig. Actually, that's not the truth. Aber das ist eigentlich nicht die Wahrheit. The truth why we keep going is because we reach about 10,000 people daily through our devotional. Die Wahrheit, warum wir weitermachen, ist, dass wir rund 10,000 Menschen durch unsere Andachten erreichen. And we love when Jesus transforms life. Und wir lieben es, wenn Jesus Leben verändert. So we're starting a new series. Also starten wir heute eine neue Serie. The new series is Becoming Like Children. Die neue Serie heißt Werden wie die Kinder. Remember. Erinnere dich. I don't like to preach if I don't live it. Ich mag nichts predigen, was ich nicht lebe. I'm almost 60, but in reality I'm like a little child. Bin fast 60, aber in Wirklichkeit bin ich wie ein kleines Kind. Because that's what we need to learn to do. Das müssen wir alle lernen. Look at Matthew chapter 18. Schau dir Matthäus 18 an. Jesus is talking here to his own disciples. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. At that time, the disciples came to Jesus and they said. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen. Who then is the greatest in the kingdom of heaven? Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Then Jesus called a little child to him, not a child, a little. Und als Jesus ein Kind, ein kleines Kind herbeigerufen hatte und in die Mitte stellte, and he said, sprach er. Assuredly I say to you, unless you are converted and become as a little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? And then look what he says. Therefore, whoever humbled himself as this little child, he is the greatest in the kingdom. Und dann sagt er weiter, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. You know, Jesus always had a way of communicating deep, deep truth to us in a very simple way. Jesus versteht es immer, uns tiefe, tiefe Wahrheit in einer sehr einfachen Art zu kommunizieren. And that here in this beautiful illustration, we see that Jesus does the same thing. Und hier in dieser wunderbaren Darstellung sehen wir, dass er dasselbe gemacht hatte. Jesus did not say this to the crowd, to everybody. He said this to his disciples. Jesus hat nicht zu einer Menge gesprochen, sondern nur zu seinen Jüngern. But there's something else that we have to understand. Aber wir müssen noch etwas anderes verstehen. Jesus did not say that unless you become like a little child, you cannot become a Christian. Jesus hat nicht gesagt, dass du kein Christ werden kannst, wenn du nicht wie ein kleines Kind wirst. He did not say you're not going to heaven and be eternally saved if you don't become like a child. Er sagte nicht, dass du nicht in den Himmel kommen kannst und ewig errettet bist, wenn du nicht wirst wie ein kleines the Kind. Question was not about eternity and salvation. The question was about greatness. In der Frage ging es nicht um Ewigkeit oder Errettung, sondern um Größe. Greatness in the kingdom. Größe im Königreich. So what Jesus was trying to make very clear to these disciples here. Was Jesus versuchte, seinen Jüngern klar darzustellen, war, that in the kingdom of heaven, which I believe is the millennial reign, dass es im Königreich des Himmels, womit glaube ich das tausendjährige Reich gemeint ist, those who are great and there will be those who are not great. Da wird es jene geben, die groß sind und andere, die nicht groß sind. Because in the kingdom, in the millennium, we will reign. Im tausendjährigen Reich, im Königreich, werden wir regieren. We'll reign with Jesus for 1,000 years. Wir werden mit Jesus für 1,000 Jahre regieren. And the question was not, hey Jesus, who is going to reign with you in the kingdom? That's not what the disciples asked. Die Frage lautete nicht, hey Jesus, wer wird mit dir regieren? The disciples asked a very clear and very specific question and Jesus gave a clear and specific answer. Die Jünger stellten eine sehr klare und spezifische Frage und Jesus gab eine klare und spezifische Antwort. One of the reasons why we don't understand many things in the Bible is because we don't pay attention. Einer der Gründe, warum wir viele Dinge in der Bibel nicht verstehen, ist, weil wir nicht aufmerksam sind. We need to pay attention to things like this. Wir müssen auf folgende Dinge aufpassen. Who spoke? Wer sprach? To whom did he speak? Und zu wem hat er gesprochen? And what did they talk about? Und worüber haben sie gesprochen? I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. People said to me. Leute sagten mir. Reinhard, you don't believe that pastors should actually lead or shepherd the church. Reinhard, du glaubst nicht, dass Pastoren tatsächlich die Gemeinde leiten und sich um sie sorgen sollten? That's true, I don't believe that. Das ist wahr, ich glaube das nicht. I don't find hierarchy or clericalism in the New Testament. Ich finde Hierarchie und Klerikalismus im Neuen Testament I don't nicht. think it makes any sense to build a doctrine or a practice on something that we have no evidence in the New Testament. Und ich glaube, dass es keinen Sinn macht, eine Doktrin zu erstellen oder eine Lehrmeinung über etwas zu machen, worüber es in der Bibel keinen Beweis I can't gibt. Find any teaching and instruction in the New Testament to the ministry gifts of the pastors that they should actually shepherd the flock. Ich kann in der Bibel keine Lehre oder Anweisung hinsichtlich Dienstgaben von Pastoren finden, dass sie sich wirklich um die Schafe kümmern sollen. And here is the question that I was asking. I've been thinking about it. Und das ist die Frage, die mir gestellt wurde, und ich hatte darüber nachgedacht. What about Jesus, who told specifically Peter, who was one of his apostles, that he should feed the lambs? Aber was ist mit Jesus, der zu Petrus, einem der Apostel, gesagt hatte, dass er die Lämmer füttern soll? He should take care of the sheep. Er sollte sich um die Schafe kümmern. My immediate answer when I was asked this question was the same that it is after thinking about it for a couple of weeks. Meine sofortige Antwort, als mir diese Frage gestellt wurde, war dieselbe wie nach ein paar Wochen, als ich darüber nachgedacht hatte. And I've learned it because I've learned how to understand the things in the Bible. Und ich hatte es verstanden, da ich gelernt hatte, die Dinge der Bibel zu verstehen. So here was my response. Meine Antwort war folgende. This is not a doctrine. Das ist keine Lehrmeinung. This was a private conversation between two guys, Jesus and Peter. Das war eine private Unterhaltung zwischen zwei Menschen, Jesus und Petrus. That has nothing to do with me. Das hat mit mir nichts zu tun. I don't want to enter into a private discussion, a private conversation. Und ich möchte mich nicht in eine private Unterhaltung einmischen. See, if Jesus would have said this to all of his disciples, it would have been completely different. Wenn Jesus das zu allen anderen Jüngern auch gesagt hätte, wäre es vollkommen anders gewesen. But he didn't. Aber er hat es nicht gemacht. And here we need to see too in Matthew chapter 18, out in this context. Und wir müssen uns auch hier den Kontext in Matthäus 18 anschauen. Jesus is speaking to his disciples. Jesus spricht zu seinen Jüngern. And he's talking about the kingdom. Und er spricht über das Königreich. And he's talking about greatness. Und er spricht über Größe. Because remember, in the kingdom there will be rule. Erinnere dich, im Königreich wird es Herrschaft geben. In the church there is no hierarchy. In der Gemeinde gibt es keine Hierarchie. In my company there is hierarchy. In meiner Firma gibt es eine Hierarchie. And so there will be in the So wird es auch im Königreich sein. We'll continue tomorrow. Wir machen morgen weiter.